Was wurde im Dialog gesagt? Hören Sie nun die Aussagen. Wiederholen Sie die korrekte Variante nach dem Signal. Die Dame interessiert sich A. für 3 Übernachtungen, B. für 2 Nächte im Hotel. B. Sie interessiert sich für 2 Nächte im Hotel. Die Frau will während des Tages A. das Kursangebot des Hotels nutzen, B. an einem Skikurs teilnehmen. B. Sie will während des Tages an einem Skikurs teilnehmen. Eine Schokoladenmassage? A. Muss man extra bezahlen? B. Ist bei der Übernachtung gratis dabei. A. Eine Schokoladenmassage muss man extra bezahlen.